geworden warst, deine Pflicht. Dein Gesicht ist blass, deine Augen sind rot. Neben dir, da steht der Tod. Das eigene Leben zur Hölle gemacht. Dein Leben gleicht jetzt der dunklen Nacht. Du lebst ein bescheiden, aber gut. Doch plötzlich verließ sich dein Lebensmut. Am Bahnhof hast du es zum ersten Mal probiert. Von da hat dich die Droge regiert. Dich die Droge regiert. Waren wunderbar grell. Der Dealer, der es hier gab, verschwand sehr schnell. Mit der Nadel im Arm lagst du dann im Dreck. Niemand scherte sich um dich, alle sahen weg. So begann das Spiel von deinem Leiden. Heute musst du dich zwischen Tod und Leben entscheiden. Alle Freunde von früher kennst du heute nicht mehr. Mitleid zu empfinden fällt mir schwer. Früher warst du stolz und auf nichts ließ du dich ein. Lebst du dein Leben als Junkie allein? Du bist allein! Besser für dich!